So, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zum nächsten Teil, Abschnitt unserer Tagung Neurobiologie der Psychotherapie. Und im Laufe der letzten Jahre ist uns beim periodischen Wiederkehren dieser Tagung immer deutlich geworden, wie wichtig es auch ist, zu hinterfragen, ob das, was in der Neurobiologie an Ergebnissen produziert wird, auch wirklich von der Grundqualität der Daten einen Einfluss haben kann auf wie wir später in Zukunft psychotherapeutisch arbeiten. Und natürlich sind hier vor allem jene gefragt, die sich mit diesem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen, erkenntnistheoretisch, psychoanalytisch, philosophisch. Und die zwei Vertreter heute, die ich begrüßen möchte, Frau Dr. Christine Zunke, wird den ersten Vortrag machen. Sie ist Philosophin, sie hat über den Bereich Neurophysiologie und Willensfreiheit promoviert. An der Universität Oldenburg ist sie tätig im Institut Philosophie und ist dort in der Forschungsgruppe Kritische Naturphilosophie. Und sie wird uns heute etwas über Jenseits der Kausalität berichten. Dankeschön. Ja, ich habe den Vortrag ja zum Glück schon vorbereitet, dann kann ich ihn auch als erstes halten. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass ich doch als Fachfremde, als Philosophin dann hier auch gehört werden soll. Ich möchte Ihnen allerdings hier keinen philosophischen Fachvortrag halten, das ist, glaube ich, nicht der Rahmen dafür, sondern ich möchte als Philosophin auf grundlegende theoretische Probleme hinweisen, die ein neurowissenschaftlicher Zugang zum menschlichen Bewusstsein mit sich bringt. Das Verhältnis von kausalen Naturzusammenhängen, also in diesem Falle in den Funktionsweisen des Gehirns und dem traditionell als frei vorgestellten Selbstbewusstsein, ist hierbei ja immer ein ganz zentraler Punkt. Die Probleme in der theoretischen Darstellung dieses Verhältnisses möchte ich an einem Beispiel erläutern, das Ihnen allen sehr gut bekannt sein könnte. Es ist ein alter Hut, aber nach wie vor ein wichtiger alter Hut, nämlich Benjamin Libets Experiment zur Willensfreiheit. Dieser Versuch ist wegen seines damals unerwarteten Resultats bis heute in der Debatte um das Mind-Body-Problem ein wichtiges Argument geblieben. Wie von Libet gezeigt und auch von diversen Nachfolgeexperimenten bestätigt wurde, stellt sich unser Gefühl, eine freie Entscheidung getroffen zu haben, etwa eine halbe Sekunde nach dem Auftreten des Bereitschaftspotenzials ein, welches die gewollte Handlung neuronal einleitet. Der hieraus abgeleitete Schluss lautet: Die Empfindung des freien Willens ist eine Wirkung, die kausal durch einen Gehirnprozess verursacht wird und nicht umgekehrt diesen erst verursacht. Oder in der Kurzvariante: Es gibt keine Freiheit, es gibt allein naturkausale Prozesse. Kann man mich gut hören? Oder gibt es ein Rauschen im Mikro? Geht? Okay. So oft dieses Experiment von Libet zitiert wurde, so oft wurde es auch kritisiert. Denn die Vorstellung, dass wir keine freien Wesen seien, wie in der klassischen Philosophie und Anthropologie angenommen, führte auf mannigfaltige Probleme, von der Unmöglichkeit von Moral, Verantwortung und Schuld bis hin zum grundsätzlichen Infragestellen von bewährten Konzepten der Pädagogik oder Psychoanalyse. Dass nicht sein kann, was nicht sein darf, ist der häufigste und zugleich auch der hilfloseste Einwand gegen die neurophysiologische Widerlegung einer mentalen Verursachung von neuronalen Prozessen durch einen freien Geist. Ich möchte dagegen heute an den logischen Voraussetzungen des Libet-Experimentes ein grundsätzliches Problem aufzeigen. Dafür möchte ich Ihren Blick auf die Konzeption des Experiments richten. Da die Freiheit kein empirisch messbarer Gegenstand ist, der sich in technischen Verfahren isolieren und in Flaschen abfüllen ließe, schien es zunächst unmöglich, sie als messbaren Faktor überhaupt in ein naturwissenschaftliches Experiment einzugliedern. Libet jedoch gelang es, einen Weg zu finden, das Ideelle in Relation zum Materiellen zu stellen und ihr Verhältnis messbar zu machen. Dazu braucht es eine gemeinsame Sphäre, in welcher beide erscheinen, und die einen Maßstab liefert, an dem sie sich dann auch vergleichen lassen. Diese zu finden, war ebenso genial wie einfach, Die Freiheit hat zwar keine greifbare räumliche Existenz wie Neuronen und Synapsen, wenn sie überhaupt Existenz hat, so dachte Libet, dann muss es eine zeitliche sein. Auf dieser Prämisse, dass die Freiheit eine Größe ist, die sich zeitlich verorten lässt, baut das ganze Libet-Experiment wie auch seine Nachfolgeexperimente auf. Doch auch diese zeitliche Verortung der Freiheit als zu einem bestimmten Zeitpunkt gefühlter Willensimpuls kann wiederum nicht direkt gemessen werden. Die Erforschung des menschlichen Gehirns stand von Anfang an vor der Schwierigkeit, dass sich kein direkter Weg finden lässt, mit rein naturwissenschaftlichen Methoden das Denken in der Gehirntätigkeit nachzuweisen, so wie sich ein Sauerstoffgehalt im Blut nachweisen lässt. Neurophysiologen, die diesen Zusammenhang untersuchen, müssen ihr Forschungssubjekt fragen, was es denkt, was es fühlt, was es sich vorstellt. Darum finden sich im Resultat immer nur Korrelationen zwischen elektrochemischen Prozessen und gedachtem Inhalt. Doch Libets Experiment sollte über bloße Korrelationen hinausgehen und einen tatsächlichen Kausalzusammenhang zwischen gefasstem Entschluss und neuronaler Umsetzung bis zur Ausführung in einer Handlung aufzeigen. Darum mussten seine Probanden auch nicht erzählen, was sie entscheiden, das war vorher festgelegt, sondern lediglich dokumentieren, wann sie entschieden haben. Dieses zeitlich fixierte Datum konnte dann entsprechend in die bekannte Kausalreihe der neuronalen Aktivität vom Bereitschaftspotenzial bis zur Handbewegung eingefügt werden. Da Kausalität zeitlich streng gebunden ist, also die Ursache geht immer der Wirkung voraus, ließe sich aus der Reihenfolge dann unmittelbar ersehen, ob der frei gefasste Entschluss das Bereitschaftspotenzial bewirkt oder ob er im Gegenteil von ihm verursacht wird. Die Freiheit wird also als ein Faktor in die Kausalreihe eingefügt und ihre Stellung in der Zeit entscheidet darüber, ob sie tatsächlich Freiheit ist oder eine bloß nachträgliche Illusion. Das Experiment zeigte bekanntlich in allen Wiederholungen ein ganz deutliches Resultat. Und zwar hatten wir immer erst das Bereitschaftspotenzial, dann 300 bis 500 Millisekunden später folgte darauf der Willensimpuls, also der gefühlte Entschluss, sich entschieden zu haben. Und als letztes, wie erwartet, dann kam die Handlung, also die Bewegung des Fingers oder der Hand. Seither wird in der Neurowissenschaft ganz überwiegend davon ausgegangen, dass der Wille ein Produkt der Hirntätigkeit ist, auch wenn die Theorien darüber, was hieraus etwa für Ethik, für Politik oder für die Psychologie folgen möge, sehr weit auseinandergehen. Nehmen wir nun einmal an, das Experiment hätte ein anderes Ergebnis gehabt, nämlich das von Libet ursprünglich erwartete. Der freie Entschluss zur Handlung wäre, sagen wir mal, 300 bis 500 Millisekunden vor dem Auftreten des Bereitschaftspotenzials erfolgt. Also man stelle sich vor, das Libet-Experiment wird durchgeführt, man hat zeitlich gemessen erst das Gefühl, sich frei entschieden zu haben, darauf folgend dann das messbare Bereitschaftspotenzial und wie gehabt und erwartet am Ende der Kette die Handlung, die Finger- oder Handbewegung. Das Resultat des Experimentes wäre also ein dem tatsächlichen Resultat entgegengesetztes, aber die logische Schlussfolgerung bezüglich der Freiheit, so meine These, wäre trotzdem ein und dieselbe. Auch wenn das Experiment so ausgegangen wäre, müssten wir zwingend zu der Conclusio gelangen, dass es keinen freien Willen geben könne. Der Schluss, dass es keinen freien Willen geben könne, ist nämlich tatsächlich nicht erst das Resultat des Libet-Experimentes, sondern schon in seinen Prämissen vorausgesetzt. Denn in dem einen wie in dem anderen Fall wird die Freiheit in die Kausalreihe eingefügt und ist damit immer Teil der Kausalität, also Ursache oder Wirkung, und nicht etwas anderes als Kausalität. Aber so ist die Freiheit ihrem Begriff nach bestimmt, nämlich als dasjenige, was nicht der Kausalität von Ursache und Wirkung unterliegt und darum nicht durch eine Ursache heteronom bestimmt wird, sondern sich autonom selbst bestimmt. Als nur nachträgliche Illusion oder als bloße Gefühl oder als bloße Funktion eines Gefühls der Kongruenz zwischen Ich und Handlung, das sind so verschiedene Theorien, die es dazu gibt, als solches macht der Begriff der Freiheit keinen Sinn, weil er seiner Bedeutung nach als Gegenbegriff zur Naturkausalität bestimmt ist. Wäre die Freiheit kein Gegenbegriff zur Kausalität, dann wäre das ganze Libet-Experiment gegenstandslos und es gäbe gar keine Debatte über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Willensfreiheit. Für den Beweis oder die Widerlegung der Freiheit wäre also gar nichts gewonnen oder verloren, wenn das Experiment von Libet ein anderes Resultat gezeigt hätte. Denn in jedem Fall wird die Freiheit entweder als Ursache oder als Wirkung in die Kausalreihe eingemeindet. Es ist darum nicht dazu geeignet, die von ihm gestellte Frage nach der Freiheit des Menschen überhaupt zu beantworten. Denn notwendige Voraussetzung jedes Experimentes zur Willensfreiheit ist es, die Freiheit zu einer physikalischen Größe zu erklären, die Ursache oder Wirkung sein kann und damit Teil einer Kausalkette. Und eben genau hierin wäre es dann keine Freiheit. Aber alle physikalischen Wirkungen erfordern zwingend physikalische Ursachen und umgekehrt. Auch ganz ohne jedes Experiment ist darum a priori klar, die Freiheit kann in der Welt weder als Wirkung noch als Ursache erscheinen. Könnte sie es, dann wäre sie per Definitionem keine Freiheit, sondern sie wäre dann immer selbst Kausalität. Hiermit ist deutlich, dass es sich bei Mind-Body-Problem oder Bindungsproblem um ein philosophisches Problem handelt, das gerade nicht experimentell, sondern nur denkend zu lösen ist. Darum müssen alle, die sich mit diesem Problemkreis beschäftigen, sich auf abstrakte Begriffe einlassen, die ihre Notwendigkeit nicht empirisch, sondern in Logik und Reflexion beweisen. Wenn solche Begriffe wie Freiheit oder Selbstbewusstsein als empirische Begriffe missverstanden werden und dann in empirischen Phänomenen gefasst und erforscht werden sollen, bleibt nicht nur die Verständigung zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen außen vor, sondern es ergeben sich Theorien, deren begriffliche Schwammigkeit und innere Widersprüchlichkeit nur unzureichend verdeckt wird. Auch dies zeigt sich beispielhaft im Libet-Experiment. Zur Einhegung der Freiheit in seinen Experimentalaufbau musste Libet eine Modifizierung seines Gegenstandes vornehmen. Er konnte gar nicht von dem abstrakten Begriff der Freiheit und seinem theoretischen Gehalt ausgehen, sondern er musste sie zu einem empirischen Datum umwandeln, das sich zumindest in einer Ebene der Realität, nämlich in der Ebene der Zeit, messen lässt. Darum wurde die Freiheit zu einem subjektiven Gefühl, das sich als ein bestimmtes Erleben zeitlich verorten lässt. Infolge macht die abstrakte Frage, ob der Mensch qua Selbstbewusstsein und Reflexion ein freies Wesen sei, gar keinen Sinn mehr, denn das Experiment impliziert, dass der Mensch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt frei sei und diesen Zeitpunkt seiner Freiheit exakt fühlen könne. In den Intervallen zwischen den gefühlten Entscheidungspunkten ist die Freiheit nicht messbar, weil nicht aktuell fühlbar und kann folglich wohl auch nicht vorhanden sein. Das subjektive Gefühl der Freiheit zu einem bestimmten Augenblick geht jedoch nicht auf in dem abstrakten Begriff der Freiheit. Frei fühlen sich Menschen erfahrungsgemäß oft gerade nicht dann, wenn sie sich zu autonomen Entscheidungen gezwungen sehen, sondern im Gegenteil beispielsweise auch in einem Fallschirmsprung, wo Richtung und Geschwindigkeit ihrer Bewegung wesentlich heteronom, nämlich durch das Fallgesetz, determiniert ist. Das subjektive Gefühl ist kein geeigneter Indikator, um den Begriff der Freiheit mit dem Begriff des Bewusstseins zu verbinden oder von ihm zu trennen. Weil aber die direkte oder indirekte empirische Erfahrbarkeit von Gegenständen in den Naturwissenschaften der einzige legitime Zugang ist, greift die Neurowissenschaft bei der Definition des Selbstbewusstseins auch nicht auf philosophische Begriffsbestimmungen zurück, sondern sie schafft auch hier einen neuen Terminus, nämlich den des phänomenalen Bewusstseins. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie durch die Abkehr vom abstrakten Reflexionsbegriff und durch den Versuch seiner Überführung in einen empirischen Begriff der Theorie begriffliche und logische Stringenz verloren geht. Indem das Bewusstsein, genauso wie die Freiheit, als fühlbares empirisches Phänomen zum Gegenstand der naturwissenschaftlichen Forschung gemacht wird und nicht wie in der philosophischen Tradition durch Reflexion begrifflich als wesentliche Einheit des Denkens bestimmt ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie aus der Kritik der reinen Vernunft bei Kant diese berühmte einschlägige Stelle, dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können, das als transzendentale Einheit bestimmt ist. Also weil das Selbstbewusstsein als empirisches Phänomen gerade nicht begrifflich so abstrakt als Einheit gefasst werden kann, darum zerfällt es zusehends in seine differenzierbaren Zustände. Nicht die Form des Selbstbewusstseins, das wäre die Form der Einheit, ist hier im Fokus, sondern der heterogene und wechselhafte Inhalt, also dasjenige, was jeweils gerade in der Vorstellung eines Bewusstseins ist. Das Ich wird so, anstatt als eins begriffen zu werden, in seine Einzelmomente zersetzt. Eben dies zeigt sich im Terminus des phänomenalen Bewusstseins. Dieser bezieht sich ausschließlich auf das empirische Bewusstsein, welches, wieder mit Kants Worten, an sich zerstreut ist und dem die zugrunde liegende Einheit immer vorausgesetzt werden muss, weil sie nicht aus ihm erklärt werden kann. Das phänomenale Bewusstsein kann darum gar nicht begreiflich machen, warum es eines ist, warum alle seine verschiedensten Zustände ein und demselben Subjekt zugeordnet werden sollten. Weil seine Zustände partikular wahrgenommen werden, zerstreut sein Begriff sich in Ich-Partikel, so wie die Freiheit sich zu zeitlich begrenzten Entscheidungspunkten zersetzte. Die Freiheit ist ihrem Begriff nach nicht wirkursächlich, sondern zweckursächlich bestimmt. Zur Erläuterung dieser These möchte ich zunächst an das grundsätzliche Verhältnis von Ursache und Wirkung erinnern. Kausalität ist die gedachte Verknüpfung von Ursache und Wirkung und damit nicht ein aus der Erfahrung von Kausalereignissen gewonnenes Resultat, sondern Bedingung dieser Erfahrung. Die Naturwissenschaft ist heute in ihrer empirischen Forschung längst über die relativ starren Kausalvorstellungen, die noch bis ins 20. Jahrhundert sich gefunden haben, hinausgewachsen. Vielfache Wechselwirkungen, Verknüpfungen diverser wirkender Faktoren können heute teilweise mathematisch dargestellt werden. So sind, wie wir heute auf der Tagung und auch gestern schon gehört haben, auch nichtlineare, sich selbst ordnende Systeme beschreibbar, bei denen man nicht von mehreren bekannten System-Reiz-System-Antwort-Paaren auf eine unbekannte System-Antwort zu einem gegebenen Systemreiz schließen kann. Gerade dieser Fortschritt in der Darstellbarkeit komplexer Systeme kommt auch der Neurophysiologie sehr zugute. Auch wenn das menschliche Gehirn in der Komplexität seiner Funktionen noch nicht annähernd vollständig erfasst ist, so lassen sich doch hier vielversprechende Wege finden, dieses scheinbare Chaos theoretisch-mathematisch zu fassen. Dabei ist klar, einfache Ursache-Wirkungsverknüpfungen sind weder zur Beschreibung des Sonnensystems noch zur Beschreibung von Hirnfunktionen annähernd zureichend. Doch das Prinzip der Kausalität ist nach wie vor die Grundlage jeder naturwissenschaftlichen Theorie. Darum werden auch Hirnprozesse immer als Prozesse von vermutlich sehr vielfältigen Ursachen und vielleicht nicht immer vorhersagbaren Wirkungen gedacht. In diesem Sinne sind Ursache wie Wirkung nicht singuläres empirisches Ereignis, sondern Reflexionsbegriff. Was meine ich damit, Ursache und Wirkung sind kein empirisches Ereignis, sondern Reflexionsbegriff? Das geht auf dieses schlichte Verhältnis. Ich habe eine Ursache, aus dieser Ursache folgt eine Wirkung. Diese Wirkung ist selbst wiederum Ursache. Diese führt zu einer weiteren Wirkung. Diese Wirkung ist auch selbst wiederum Ursache, führt zu einer weiteren Wirkung. Sie haben das Prinzip erkannt. Das geht natürlich in beide Richtungen tendenziell unendlich weiter. Und jeder einzelne Faktor hier kann auf die eine oder andere Art und Weise in der Reflexion betrachtet werden, als immer Verursachtes oder als Wirkendes. Dieser Begriff von Kausalität impliziert, dass jedes beschriebene Phänomen kausal in den Gesamtkontext der empirischen Realität eingefügt sein muss. Da fällt nichts raus. Sie können kein empirisch messbares Phänomen haben, von dem Sie nicht annehmen müssen, dass es verursacht worden ist und dass es vermutlich auch Wirkungen zeitigt. Das heißt, jedwedes zu beschreibende Ereignis enthält, wenn ich es als Ursache betrachte, den Bezug auf die durch es verursachten Folgen und, wenn ich es Wirkung nenne, die Antizipation desjenigen, was durch es verursacht werden wird. Das kausale Gesetz der linearen Zeitfolge, also die Wirkung folgt immer auf die Ursache und niemals umgekehrt, ist in der Synergetik ebenso gültig wie in der klassischen Mechanik. Das heißt, Sie haben hier immer eine Richtung, die ist durch die Zeit bestimmt. Das war auch die Voraussetzung des Libet-Experimentes. Jeder Begriff der Emergenz geht im Grunde von einem unbegriffenen, aber unterstellten Kausalverhältnis aus. Es gibt eine neue Eigenschaft oder eine neue Qualität, die wir feststellen können, als deren Ursache der ihr vorhergehende Zustand gedacht werden muss. Und zwar auch dann, wenn nicht im Einzelnen dargelegt werden kann, wie genau beispielsweise das Leben durch das Unbelebte oder der Geist durch das Gehirn verursacht wurde, weil a priori gesetzt ist, dass jede Eigenschaft nur als Wirkung in die Welt kommen kann. Jedes empirische Phänomen wird also unter dem Prinzip der Kausalität der Natur notwendig als wirkursächlich gedacht. Freiheit dagegen ist ihrem Begriff nach zweckursächlich. Als für unser Tun verantwortliche Freiheitswesen oder auch nur als solche, die sich dafür halten, müssen wir in unseren Handlungen uns der Natur gegenüberstellen. Dazu müssen wir Zwecke setzen, etwas wollen, und wir müssen diese Zwecke auch, zumindest teilweise, in der Welt umsetzen können, unserem Willen eine Realisierung verschaffen können. Dies ist einerseits nur unter der Prämisse einer durchgängig nach erkennbaren Gesetzen kausal determinierten Natur möglich, ohne die unser Tun keine vorhersagbaren und damit auch keine planbaren Folgen zeitigen könnte. Kausalität der Natur ist also zur Realisierung eines aus angeblicher oder auch echter Freiheit gesetzten Willens Voraussetzung. Das heißt, ohne eine solche Kette wäre Freiheit gar nicht möglich. Doch zugleich ist das bloß vorgestellte Resultat dieser Kausalkette die Ursache dafür, dass wir sie durch unser Tun gezielt herstellen. Das heißt, die Zeitreihe wird transzendiert, aber die Kausalkette wird hierbei nicht gebrochen. Das kann man sich bildlich vielleicht noch mal besser vorstellen. Wir denken uns eine Wirkung, etwas, was wir bewirken wollen in der Zukunft. Und diese Wirkung, das, was unsere Vorstellung ist, wird die Ursache dafür oder wird gedacht als Ursache der Kausalkette, die dann zu genau dieser Wirkung führt. Das heißt, die Zeitreihe wird insofern transzendiert, als dass sie hier eine Richtung bekommt, die sie bloß in der Kausalität der Natur gar nicht haben kann. Freiheit und Kausalität sind, obwohl einander begrifflich ausschließend, so notwendig zugleich in der intentionalen Handlung zu denken, deren Zweck vor seiner Realisierung als antizipiertes Resultat einer Kausalkette gedacht wurde. Freiheit und Kausalität sind zugleich, aber ohne dass sie sich wechselseitig einschränken, sondern beide haben uneingeschränkte Gültigkeit. Die Kausalität der Natur hat keine Löcher, welche die Freiheit schlägt, und auch die Freiheit ist nicht als durch die Kausalität beschränkt zu denken, sondern im Setzen eines Zweckes absolut vorausgesetzt. Das heißt, Sie können keine Vorstellung haben nach dem Motto, wir haben 30% Freiheit und 70% Kausalität oder ein Verhältnis von 40-60. Solche Aufstellungen machen überhaupt keinen Sinn, weil wir einfach beide Prinzipien ganz und vollständig notwendig annehmen müssen. Die Realisierung von Zwecken mag an physikalischen oder technischen Grenzen scheitern, aber das Prinzip der gedachten Umkehrung einer Kausalkette, in dem eine zukünftige Wirkung als Grund der Handlung angenommen und somit als Ursache dieser Kette gedacht werden muss, um die Handlung überhaupt als eine Handlung und nicht als ein bloß lineares Geschehen betrachten zu können, ist jeder intentionalen Tätigkeit notwendig zu unterstellen. Dieses Prinzip ist die abstrakte menschliche Freiheit. Freiheit ist ein Begriff, der sich aus der Reflexion auf die vorauszusetzende Transzendierung der kausalen Zeitreihe ergibt, die eine intentionale Handlung logisch von einem bloßen Naturgeschehen unterscheidet. Das heißt, Sie können die Freiheit in einer Handlung gar nicht messen, weder direkt noch indirekt, weil sie kein empirisches Ereignis des Freiseins ist. Aber Sie müssen die Freiheit denken, um eine Handlung als intentional und damit als Handlung begreifen zu können. Und damit ist Freiheit keine Illusion, sondern ein Reflexionsbegriff. Also etwas, das nur gedacht werden kann, das aber als Gedachtes Notwendigkeit und Allgemeinheit besitzt und damit kein bloß Ausgedachtes ist. Eine Illusion wäre dagegen die Täuschung über einen tatsächlichen Sachverhalt. Die neurophysiologisch, also naturwissenschaftlich orientierten Theorien, die sich um eine Vermittlung von neuronalen Prozessen und gedachtem Inhalt bemühen, gehen allesamt, wie Libet, von einem Bewusstsein als empirischem Zustand aus. Sie stellen das Bewusstsein in ein wirkursächliches Verhältnis zur Hirntätigkeit, aber da hieran irgendetwas ist, das die empirische Kausalebene offensichtlich übersteigt, verschleiern sie in der Regel die damit implizierte durchgängige kausale Bestimmtheit des Vorgangs durch den Verweis auf seine außerordentliche Komplexität. Also die große Komplexität ist meine These, Überkomplexität, hyperkomplexe Vorgänge ist sozusagen der große Schleier, der über dieses Problem, dieses erkenntnistheoretische Problem geworfen wird. So enden Synergetik- oder Supervenienztheorien gerne in dem Konstatieren eines nicht-kausalen Kausalverhältnisses, also in einem mehr oder weniger elegant formulierten Widerspruch. Der theoretische Preis für die gleichzeitige Annahme eines freien Willens als der Möglichkeit, Personen ihr Handeln intentional zuzurechnen und einer materialen Verursachung des Bewusstseins durch Gehirnprozesse ist immer ein Widerspruch. Diesen Preis zu zahlen, scheint aber niemand bereit zu sein und so tappen fast alle in die theoretische Schuldenfalle. Man denke nur an Gerhard Roth, der seine Theorie einen nicht-reduktionistischen Physikalismus nennt. Also hat er schon einen widersprüchlichen Terminus zur Beschreibung gewählt hat. Das heißt, die meisten Forscher bleiben die von ihnen selbst eingeforderte Widerspruchsfreiheit der Theorie leider schuldig. Es ist allerdings kein Zufall, dass viele ansonsten wirklich hervorragende Forscher mit ihren unterschiedlichsten Ansätzen gerade an diesem Gegenstand scheitern. Der Grund liegt in der widersprüchlichen Verfasstheit des Gegenstandes. Darum möchte ich hier zum Schluss meines Vortrages kurz den Widerspruch selbst explizit als Grundlage des zu bestimmenden Verhältnisses von Gehirn und Geist betrachten. Anstatt einer widersprüchlichen Theorie möchte ich die Möglichkeit einer Theorie des Widerspruches darlegen. Die Ursache als Causa efficiens ist ein Realgrund, der etwas anderes, nämlich seine von ihm verschiedene Wirkung, ins Dasein setzt. Hierbei hört die Ursache selbst ganz oder teilweise auf zu sein. Sie geht in ihre Wirkung über. Im Gehirn, wie in aller Materie, herrscht diese sogenannte transitive Kausalität. Ein freier Geist, der als Ursache diverser neuronaler Wirkungen nicht in diese übergeht, sondern in gleichem Zustand über alles von ihm Bewirkte hinaus erhalten bleibt, der also selbst nicht Teil einer Kausalkette wäre, sondern immer nur Ursache und niemals Wirkung, hätte keine transitive Kausalität, sondern eine transzendente, eine jenseitige. Widersprüchliche Theorien über dieses Verhältnis von der transitiven Kausalität, die alle Hirnfunktionen bestimmt, und transzendenter Kausalität, in der die Freiheit bleibende Ursache von intentionalen Handlungen ist, entstehen immer notwendig dann, wenn das Problem der Vermittlung zwischen beiden gelöst werden soll. Denn hier müsste ein Übergang von Freiheit zu Determination oder umgekehrt beschrieben werden, der als Übergang zwischen zwei Prinzipien nach einem von beiden geleistet werden muss und der damit notwendig das andere Prinzip negiert. Jede theoretische Vermittlung ist also gezwungen, eine der beiden zu vermittelnden Seiten aufzugeben und muss damit als Vermittlung scheitern. Das heißt, im Resultat solcher Theorien haben sie gerade keine Vermittlung, sondern sie haben entweder einen reinen Materialismus oder einen reinen Idealismus, wobei Letzteres heutzutage eher selten ist. Darum ist dieser Widerspruch nicht positiv aufzulösen. Einerseits muss es eine Vermittlung geben, sonst würden intentionale Handlungen die Kausalität aufsprengen und die Menschen wären quasi Magier, die mit der Macht ihres Willens die Physik außer Kraft setzen könnten. Und auf der anderen Seite darf es keine Vermittlung geben, sonst wäre die Handlung nicht intentional, sie wäre nicht einmal Handlung, sondern bloßes Naturgeschehen und Menschen wären gewissermaßen nur Dominosteine in einer Reihe von anderen Naturereignissen. Und in beiden Fällen wäre, nebenbei bemerkt, Naturwissenschaft gar nicht möglich. Dieser Widerspruch ist also nicht zu lösen, er ist nur in eine Bewegungsform zu bringen, in der Reflexion auf die unmittelbar gelungene Tätigkeit, die als zweckgerichtete Tätigkeit gedacht wird. Diese wird erkannt als Tätigkeit eines freien Subjekts, als gezielte Ausnutzung von Naturgesetzen und sie unterliegt dabei zugleich in jedem ihrer empirischen Momente vollständig der Kausalität der Natur. Beide Sphären, Materie und Denken, sind praktisch immer schon als Vermittelte anzunehmen. Die gelungene Einheit ist unmittelbar, das heißt ohne jede Vermittlung wirklich. Dieser nicht aufzulösende Widerspruch, man spricht in der Philosophie von einer Antinomie, ist ein logisches Problem, das heißt, er liegt allein im Denken, allein im Nachdenken dieses Verhältnisses. Theoretisch ist diese praktisch vorauszusetzende Vermittlung also nicht zu leisten. Sie finden dieses Verhältnis als ein altes Problem der philosophischen Anthropologie, die immer das Problem hatte, der Mensch ist ganz Teil der Natur, und er tritt zugleich vollständig aus ihr heraus. Dieses Heraustreten aus der Natur tut er genau dort, wo die theoretisch immer notwendig widersprüchlich bleibende Vermittlung von freiem Bewusstsein und determinierter Natur praktisch vermittelt ist. In der Naturbeherrschung, der bewussten Anwendung erkannter Naturzusammenhänge zu einem selbstgesetzten Zweck. Darum ist der Ameisenbau, das Vogelnest, die Bienenwabe und so weiter selbst Natur, wohingegen die Natur im geflochtenen Korb genauso wie im Weltraumshuttle in eine bestimmte Form gezwungen, also beherrscht wird. Die Differenz liegt wesentlich nicht in der Art der angewandten Bauweise von Vogel und Mensch, sondern diese Differenz entzieht sich dem empirischen Zugriff und bleibt letztendlich bloß ideell, also bloß gedacht. Sie bleibt gedacht, indem sie voraussetzt, dass der Mensch sich qua seines Selbstbewusstseins der determinierten Natur immer schon als Freier entgegengesetzt hat. Es sind seine eigenen Zwecke, die er weiß, und keine bloßen Naturgeschehnisse, die er in dem von ihm bearbeiteten Material verwirklicht. Das Ziel der heutigen Naturalisierung des Geistes ist nicht allein eine gewaltsame Auflösung des Widerspruches nach einer Seite hin, sondern dahinter steht auch der Wunsch, eine naturwissenschaftliche Erklärung für menschliches Verhalten und psychische Vorgänge zu finden. Ein Bedürfnis, das von einem von der Naturwissenschaft geprägten Standard der Wissenschaftlichkeit ausgeht und das die mentalen Vorgänge des Menschen als wie auch immer determiniert voraussetzen muss. Denn ohne ein äußeres bestimmendes Prinzip, das sich naturgesetzlich fassen ließe, wäre jede naturwissenschaftliche Erklärung für menschliches Tun von vornherein unangemessen. Jedes bewusste Handeln muss als bloßes Verhalten interpretiert werden, um diesem Ziel von weiten Teilen der heutigen Psychologie und Soziologie gerecht zu werden. Und das funktioniert sogar. In einem alten Text von Robert Spähmann heißt es, Zitat, wo der Handelnde den Standpunkt des Handelns verlässt, und sein eigenes Handeln in theoretischer Einstellung retrospektiv als etwas betrachtet, das er nun nicht mehr ungeschehen machen kann, da verschwindet die Grenze zur Natur. Ebenso verschwindet sie, wo fremdes Handeln unter dem Gesichtspunkt der Manipulation betrachtet wird, das heißt, wo auf die der Willkür nicht unterworfenen psychischen Voraussetzungen reflektiert wird, mittels deren fremdes Handeln statistisch voraussagbar und von demjenigen steuerbar ist, der diese Voraussetzungen zu benutzen weiß. Insoweit ist Psychologie eine Naturwissenschaft. Zitat Ende. Hierin zeigt sich, dass der Widerspruch zwischen Freiheit und Kausalität nicht nur ein theoretisches Problem in der Hirnforschung ist, sondern dass es ganz praktische Folgen hat, wie mit diesem Problem umgegangen wird. Wer Freiheit als bloßen Naturprozess denken will, der stellt sich praktisch, und zwar wissenschaftlich wie auch politisch, immer gegen ihre bewusste Verwirklichung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für diesen sehr interessanten und anregenden Vortrag. Gibt es Fragen? Danke für den herausfordernden Vortrag. Ich hätte eine Anmerkung und auch eine Frage. Sehr viel Ihrer Argumentation beruht ja auf dem Libet-Experiment. Und da hat der Daniel Dennett schon sehr früh dann einen sehr fundamentalen Einwand gemacht, dass die Versuchspersonen mussten ja mitteilen, wann sie ihre bewusste Entscheidung fällen. Und Dennett hat ja gesagt, das ist ja etwas fundamental anderes wie das bewusste Erleben dieser Entscheidung. Also die Mitteilung dieser Entscheidung, auch wenn sie nur auf einem Uhrzeiger erfolgt, der ja da mitgelaufen ist, auch nur visuell mitzuteilen, ist ja, es braucht ja Zeit und ist etwas fundamental anderes wie das Erleben der bewussten Entscheidung. Und somit, so Dennett, wird das ganze Experiment eigentlich ungeeignet. Das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Frage war. Ich würde sagen, die Kritik von Dennett bleibt immanent. Da geht es sozusagen um eine Kritik daran, wie genau lässt sich das denn überhaupt messen, wann Leute tatsächlich dieses Gefühl haben, sich entschieden zu haben. Ich würde sagen, meine Kritik geht noch einmal darüber hinaus, indem ich versucht habe zu zeigen, völlig egal, welche Schwächen dieses Experiment jetzt auch hatte, also die Kritiken daran sind ja mannigfaltig, da gibt es ja unglaublich viel. Und die meisten Kritiken, wie auch die von Dennett, bewegen sich dahin zu sagen, ja, wenn der freie Willensentschluss früher wäre, dann könnte das Experiment von Libet das gar nicht messen. Und ich wollte zeigen, ja, selbst wenn das früher wäre, wäre damit begrifflich für die Freiheit überhaupt gar nichts gewonnen. Das ist so die Differenz auf der Ebene der Kritik. Eine Frage noch bitte. Nur ganz kurz, bitte, Sie haben einmal von Grund, einmal von Ursache gesprochen. Bezieht sich nicht Grund auf Argumente und Ursache wirklich auf empirische Wirkzusammenhänge? Dann wären es immer zwei sehr unterschiedliche Sachen. Das stimmt, dass das begrifflich verschieden ist. Das Problem ist, dass wenn ich versuche, das in einen empirischen Experimentalaufbau einzuhegen, dann kann diese Differenz eigentlich sachlich nicht mehr gemacht werden. Das heißt, wenn ich sage, das Argument ist Grund dafür, dass ich mein Verhalten ändere, muss ich unter einer Naturalisierungsprämisse davon ausgehen, dass es zugleich Ursache der Verhaltensänderung ist. Von daher würde ich sagen, philosophisch auf jeden Fall muss man zwischen Ursache und Grund trennen. Grund ist das, was halt freie Subjekte zur Begründung von Handlungen heranziehen, und Ursache ist so etwas wie Naturgesetze. Also wenn ich hier runterfalle, dann wird das eine Ursache haben. Ob es auch einen Grund hat, kann man dann sehen. Aber wie gesagt, unter dieser Naturalisierungsprämisse, würde ich sagen, wird diese Unterscheidung nicht gemacht. Deswegen bin ich darauf auch nicht weiter eingegangen. Ja, herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für den Vortrag, dass Sie die weite Reise auch hierher gemacht haben aus Oldenburg.